Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute haben wir wieder die Sailor Moon Manga Kurzgeschichten als Thema und zu Gast ist dazu wieder Flora Won. Hallo Flora. Hi. Und die Gastgeber heute, dann schüsse ich schon wieder Rusty und natürlich ich, Meso. Hallo. Hi. Und ganz am Anfang, weiß nicht, wie tagesaktuell es ist, wenn wir die Folge hochladen, aber ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die tatsächlich zu Hause bleiben zurzeit und die zu Hause geblieben sind und noch zu Hause bleiben und dafür sorgen, dass Covid-19 Corona noch nicht bis zu uns in die Wohnung vorgedrungen ist und auch nicht eingeschleppt wurde und nix. Also für alle, die dafür sorgen, dass es sich nicht weiter ausbreiten konnte. Ich bedanke mich auch ausdrücklich bei Flora in Berlin, die zu Hause bleibt, damit es mich in Stuttgart gerne trifft. Ja. Aber einfach generell. Das ist was, was man für andere Dinge wie Grippe ja nicht macht. Und jetzt macht man es und ich bin froh drüber. Ja, genau. Kann ich mich nur anschließen. Okay. Ja, wir haben wieder lustige Kurzgeschichten. Wir sind immer noch in Band 1. Wir haben letztes Mal über die Makoto und Ami-Geschichten geredet. Die waren auch super. Die sind ehrlich gesagt wirklich, wirklich gut. Und die nächste in der Reihe ist dann Minako. Ja, Minako und Rei ja eigentlich irgendwie zusammen. Aber ich finde die so toll. Ja, es ist eine Minako-Geschichte. Sie, ja, wir erfahren viel über Reis Schule dabei, aber und auch viel darüber, wie Rei durch Minakos Augen gesehen wird. Mhm. Überhaupt die Mädchen durch Minakos Augen, das finde ich ja sehr schön. Aber ja, es ist Minakos Geschichte, weil Rei kriegt ein eigenes Kapitel im nächsten Band. Das stimmt. Rei und Minakos Mädchenschulen-Battle. Ja. Die Prüfungskämpfe ist ja auch so eine Miniserie und ja. Genau. Also sie sind immer noch in den Prüfungskämpfen, da waren wir das letzte Mal schon. Das ist ja sowohl die Ami-Geschichte als auch die Makoto-Geschichte sind ja beide in dieser Phase zwischen Mittelschule und Highschool und den Aufnahmeprüfungen. Sie lernen immer noch, sie sind immer noch offensichtlich sehr, sehr abgelenkt beim Lernen. Ja, Minako auch vor allem. Genau. Also Ami natürlich nicht. Es ist auch immer noch dieses total süße Stil, dass wir eben auf eine fokussieren, die dann eben in diesen gestrichelten Linien dann immer noch ein bisschen Fokus mit wer bin ich, was mache ich, in welcher Situation bist du und hier dieses und die Hobbys aufgezählt, mein Lieblingshobby, das hier aufgezählt wurde für Minako irgendwie im dritten Panel, junge aufstrebende Starstalken ist mein Hobby. Ja. Darüber haben wir im Idol-Kapitel, glaube ich, geredet, aber irgendwo haben wir schon mal erwähnt, dass dieses Stalken nicht so positiv gesehen wird und Minako ist aber ein Hardcore-Stalker. Ja, total. Ja. Naja, ich meine, es ist gerade dieses Kapitel, finde ich jetzt sehr schön, wenn dass wir jetzt das machen, so kurz nachdem wir erst über Sailor V gesprochen haben. Ja, weil es erinnert sehr an Sailor V. Sie ist wieder in ihrer alten Form sozusagen. Genau. Da sieht man mal, wie das Ganze sein könnte, wenn man... Ja, das, was wir in der Serie nicht hatten, in keiner, wie wir Minako eigentlich sehr selten haben. Ja, also ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir so ein bisschen in Super S und Star so ein bisschen den Blick auf diese Minako hatten. Aber ja, ich meine, diese ganze Dynamik, die gesamte erste Seite ist sie am Leiden, am Rumliegen, hat Hunger, kann nicht mehr, will nicht mehr, ist total kaputt. Und in der Sekunde, in der dann Ami einfach nur sagt, ach ja, ist schon relativ spät, wir können aufhören, ist sie am explodieren in Energie und sie übernachten. Für heute, Ami, hättest du dich jetzt nicht freuen müssen. Minako, endlich Schluss mit Lernen. Ami, wenn das Lernen nicht wäre, wäre es doch schon schön. Und wenn das Lernen nicht wäre, für was machen wir das denn hier? Genau. Natürlich sind wir hier zum Lernen. Ami ist wirklich kurz vorm Siedepunkt. Ja. Ja. Makoto holt direkt die Pfanne und Schürze raus und ist am Abendessen kochen. Und ich habe Apfelkuchen und so. Manche haben Apfelkuchen gebacken. Ey. Ja. Ich warte immer noch auf meine Quarantäne-Apfelkuchen hier. Ja. Den mir gewisse Leute versprochen haben zu machen. Ja. Vielleicht zu Ostern. Wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall ist es mega süß, halt auch in der Dynamik. Ja. Dieses, dass sie ne, plötzlich fängt die Party an. So, ja. Alle Mädels happy, außer Ami. Genau. Und wir halt eben, ne? Und es ist. Usagi halt und Hinako sind hochtourig am sich amüsieren. Genau, es werden, die Mangas werden rausgepackt, es wird geguckt, was jetzt geguckt wird im Fernsehen. Mako fängt an zu kochen, wollen wir nicht alle hier übernachten. Die beiden, die sich dann wegmachen quasi vom Neufallen, gehen einfach, ist einmal natürlich Ami, die weiter lernt und weiter etc. Und dann aber eben auch Ray. Die sagt, sie muss sowieso irgendwie morgens immer um 4 Uhr aufstehen, um die Zeremonie im Shinto-Schrein zu machen. Das und ist ja, krass. Man sieht von Minako nur den Side-Eye. So dieses Erbsen. Ja. Ja, das Geilste daran ist, ja, dann wird eben Ray beschrieben aus den Augen von Minako. Ja. Und es ist alles ganz elegant, alles ganz, all die Panels, man sieht, die, wie Minako sich vorstellt, sind immer im schönsten Kimono. Ja. In sie dem Schindelfein. Sieht immer ganz toll aus. Also genau. Nicht so, wie wir sie sonst sehen, ehrlich gesagt. Genau. Genau. Sieht Minakos Augen, ist die. Okay. Naja, und gehen ehrlich über gesagt, Meditation, das alles ist auch ein bisschen dick aufgetragen. Mega geil. Entschuldigung? Das ist von Ray natürlich auch. Ich habe den, also ich behaupte, sie sagt nicht, ich stehe morgen ganz früh auf, weil sie ganz früh aufsteht. Sie sagt es, um denen auf die Nerven zu gehen. Ja, glaube ich natürlich. Auch. Dass auch dass wenn sie es tut. Auch diese Panel, wo sie fragt, was ist dein Lieblingsessen? Und sie sagt Fugu. Und das Bild, wie sie das sagt, so dieses mit dem Finger im Gesicht und den Augen. Und also das ist genau das. Dieses. Ich sage das, um euch so ein bisschen anzustacheln. Aber Minako gibt das total geil zurück, weil sagt dann, sitzt dann da, sie haben über Meditation, über japanische traditionelles Essen, über Shinto-Tempel geredet, über 4 Uhr morgens aufstehen etc. Yeah. Und alles ganz, ganz diszipliniert und total schick. Und Miyako sitzt da, sag mal, Rain, poopst du auf? Und Makoto, Usagi und Ami spucken erstmal ihren Tee aus. Also immer sogar trinken. Ja. Und Rain. Okay, ich dachte, das passiert, wenn man ganz entspannt ist bei der Meditation. Ja. Okay, und dann ist Ray, wie wir sie kennen. Suchst du Streit? Ja. Und die ganze Zeit ist auch voll so Blitzeinschläge. Ja. Aber die Interaktion ist einfach total der Hammer und charakterisiert, finde ich, dieses ganze Kapitel total. Ja. Aber ja, ich meine, wir haben da natürlich auch sehr viele Sachen in Charakterisierung, wie wir sie von Manga Ray kennen. Wir haben ja schon mal auch gerade in der Ikuhara-Folge sehr viel darüber geredet, über den Unterschied zwischen Manga Ray und Anime Ray. Mhm. Und da eben auch dieses eher elegante, eher traditionelle, eher japanische nach außen, trotzdem irgendwo dieses Streitsuchende und dieses Temperament, das eher still ist. Aber trotzdem auch so Sachen, die wieder durchkommt, wie wo, ne, sie dreht den Kopf und sagt, Jungs, finde ich prinzipiell bescheuert. Minako ist nicht ganz einfach. Wie kannst du das sagen? Genau. Auf jeden Fall, Minako in diesem Kapitel, Minako regt sich ganz furchtbar auf darüber. Ja. Warum denn? Und Ray so ist, wie Fernsehen sie ist. Uninteressant und genau. Mag das alles nicht. Wir haben trotzdem dieses süße Panel, da haben wir auch, glaube ich, sogar das letzte Mal drüber gesprochen in der Ami-Folge, dass Ray ja eigentlich gar nicht kommen muss. Ray hat ja keine Prüfungen. Ja. Und Ami spricht es an, du hast ja gar keine Prüfungen, warum kommst du sowieso nicht? Und sie sagt halt, ich habe halt so viel Zeit, deshalb bin ich hier. mit einem netten Lächeln aber. Und ich finde, dass so der Subtext ist halt, sie ist gerne hier. Ja. Sie verbringt gerne mit denen Zeit. Sie nimmt sich dafür Zeit, während Minako das völlig in den falschen Hals bekommt. Viel Zeit, wie unfair. Auf der Mädchenschule ist alles besser. Ja, ich mag auch das Lächeln von Ray, wenn sie sagt, du könntest deine Zeit so effektiv nutzen, du hast ja keine Prüfung. Und sie sagt, nein, ich habe genug Zeit für euch. Und das ist aber ein Lächeln. Das hat sie nicht für Minako, das hat sie für Ami. Genau. Während Minakos Meinung über Ami war, also sie macht mir schon manchmal Angst. Und ich glaube, das war auch in Amis Geschichte, wo Ami irgendwann sagt, ja, Rivalität, das ist wirklich wie Krieg. Und dann Minako so, okay, ich will niemals Amis Rivalin sein, ich werde sofort aufhören zu lernen. Ja. Das war gut. Ja. Aber ja, und dann kommen eben auch, wir haben auch dieses Panel, es ist einfach, glaube ich, ein, zwei Seiten später ist das, wo Minako sich total über Polizisten wieder aufregt. Und das ist einfach auch so ein nettes Throwback zu Sailor V für mich. Nein, das fand ich creepy. Aber klar, dass sie die Polizisten nicht mag, das ist ein Throwback zu Sailor V. Ja, aber das ist eine Charaktereigenschaft von ihr. Das wäre Sailor V schon sehr früh angesprochen. Du meinst die Polizisten selber creepy, ja. Die sind creepy, weil sie einer 15-Jährigen hier versuchen, also so wirklich, wirklich auffällig hinterher glotzen. Richtig unangenehm. Also das definitiv, anstarren. Das definitiv. Das, davon rede ich aber gar nicht. Ich rede von, wie Minako reagiert auf Polizisten. Ja. Und das ist einfach wieder ein schöner Throwback zu Sailor V, finde ich. Und dann haben wir diese Szene, und ich glaube, die ist total schuld für sehr, sehr viel Charakterisierung in Fanfiction, wo Minako ihre Mutter eine Hexe nennt, die zu Hause ist. Und ne, zwei Sachen in ihrem Leben gibt es, die sie nerven, das sind Polizisten und ihre Mama. Und ich glaube, genau die Szene ist das. Daher kommt das. Dass in Fanfiction Minakos Beziehung zu ihrer Mutter so charakterisiert wird, wie sie wird. Aber wir sehen auch wirklich nie eine gute Szene von ihrer Mutter. Ihre Mutter ist immer am Ausrasten, am Schimpfen, am Meckern. Genau. Aber ja, auf jeden Fall, Minako ist rastet aus, möchte auf jeden Fall jetzt auch endlich mal sehen, wie das auf einer tollen, großartigen Mädchenschule ist. Ja, ich werde diskriminiert. Die Polizisten starren nicht mir hinterher, sondern Ray, wenn sie auf eine bessere Schule geht. Genau. Das kann sie nicht auf sich sitzen lassen. Genau. Ray wird ein bisschen nachdenklich und durchaus auch sehr ehrlich. Ich finde auch, sie öffnet sich und sagt, so geil ist das nicht. Und es ist auch ziemlich streng. Und denk mal nicht, dass das so ist. Und ansonsten, wenn du das anders siehst, komm doch einfach mit. Und dann kommt sie tatsächlich mit und benutzt ihre Sailor V-Zeit Puderdose, um sich in eine TA Girls School. Aber hier ist auch noch eine interessante Info, dass Ray sagt, nee, wir haben schon interne Prüfungen und wenn du die nicht schaffst, dann musst du von der Schule runter. Nicht jede kommt automatisch in die Oberstufe. Ja. Und das ist, weil die anderen immer sagen, du hast doch gar keine Prüfungen. Und sie sagt, wir haben eine interne Prüfung. Ja. Dann gibt es natürlich das Rundown, wie sich Minako in allen Situationen, die es so geben kann, falsch benimmt. Mhm. Die haben einen sehr großen und immer von den Nonnen in der Schule eben getadelt wird. Das finde ich auch krass, dass Ray sagt, du wärst mit einer Rute gezüchtigt worden, wenn man dich erwischt hätte. Also das ist schon super heftig. Ja. So wie man sich ganz klischeehaft katholische Schulen vorstellt, muss man ja mal sagen. Nicht, dass die Qualität so wäre. Es würde euch nicht wundern, wenn es so gewesen wäre. Das Klischee basiert schon auf sehr viel Realität, aber ich weiß nicht, ob es in Japan so ist. Also was man... Ja. Ich glaube schon. Das kann schon sein. Aber es sind die 90er und in den 90ern ist das eigentlich, hätte ich das nicht mehr erwartet. Ja, aber das ist ja auch keine Dokumentation. Das ist es ist ein Manga. Uchi aufgeschnappt hat über Nonnen als Lehrerinnen. Genau. Und das ist, Es ist auf jeden Fall ein Klischee und das merkt man. Auf jeden Fall ist irgendwie so ein bisschen dieser, also zweierlei. Man sieht die ganze Zeit natürlich, wie sich Minako völlig daneben nimmt und total laut ist und ein bisschen Usagi-Züge annimmt. Gleichzeitig. Aber es sind Dinge, wie sie rennt durch den Flur. Das wäre an ihrer eigenen Schule kein Problem gewesen. Und hier ist es ein Riesenproblem. Sie kennt schlichtweg nicht die Regeln. Ja, absolut. Auf jeden Fall sehen wir auch das Innere der Mensa und der Gänge. Und ganz hübsch und die Mädels spielen Volleyball. Sie spielt mit, macht direkt das Fenster der Schule kaputt, verrennt sich und findet einen alten Brunnen, den sie aufmacht. Darin war natürlich der Geist dieser Mädchenschule. Ja. Ja. Wie gesagt, auch das ist wieder ein Genius. Loki, der da drin ist. Und der fährt jetzt in Minako rein, oder? Nee, der fährt in Ray rein. In Ray rein, okay. Er fährt in Ray rein, ist befreit aus dem Brunnen irgendwie angelockt von dem Geruch der Barbarei. Und möchte jetzt also all die wilden Mädchen fressen. Ja, vor allem an die Barbarei von Minako überwiegend, oder? Genau, durch die Barbarei von Minako. Captain Ray rein. Ray fängt jetzt lauter Mädels an. Ich denke schon, dass sie zuerst Besitz ergriffen hat von Ray, von Minako. Weil wir haben diese Szene, wo Ray sagt, du siehst ja furchtbar aus. Und dann platzt Minako raus mit, ich hasse dich, weil du bist hier ganz anders. Ich kenne dich ja gar nicht. Und neben dir sehe ich hier aus wie der letzte noch Trampel. Der Genius aber da ist er noch gar nicht draußen aus dem Brunnen. Der Genius Loki ist noch nicht mal. Ach so, okay. Erst später. Das ist tatsächlich Minakos. Das ist tatsächlich Minakos Reaktion. Fuck. Okay, das ist Help. Ja. Also das ist tatsächlich, ne, Minako rastet aus, ist traurig, verletzt, wie sie behandelt aber wird. Das finde ich selber aber eigentlich dann schon sehr gut, weil diese Perfektion, die Rey eben gezwungen ist, an den Tag zu legen, kommt nicht von ihr selber, sondern das ist an ihrer Schule eben den Mädchen von klein auf antrainiert. Und die Kids sind aber auch wirklich, ihre Klassenkameradinnen sind auch wirklich fies zu Minako, als sie mal nicht perfekt ist, weil Minako ist eben gewöhnt, nicht auf immer etipetete zu sein, sondern immer geradeaus nach vorne und das kommt hier nicht gut an. Genau. Und zwar so gar nicht. Und Ray ist tatsächlich nicht sie selber. Das wirkt schon ein bisschen unecht. Dieses aufgesetzte Lächeln und genau. Das ist nicht die Ray, die wir kennen. Das erklärt einfach einige. Dacht Minako auch, ihre Schülerinnenstimme. Das erklärt aber auch was von Rays also aggressiven Potenzial. Ja. Aber Ray ist massiv eifersüchtig drauf, dass sie nicht so gut aussieht hier und Ray diese Perfektion. Minako ist super eifersüchtig hier. Und das haben wir nicht gekannt von ihr. Weil ihre Mutter schimpft ja auch, warum sind deine Klamotten wieder dreckig in Sailor V? Und das geht völlig an Minako vorbei. Ja. Das berührt sie überhaupt nicht. Aber dass sie denkt, naja, es ist halt wirklich der Unterschied zu Ray, glaube ich. Und Ray, das tut ihr eben wie ich, sie mag Ray halt. Und sie wollte sich schon ein bisschen beweisen. Sie wollte da Spaß haben. Und sie wollte sie so ein bisschen rauskitzeln. Und das und hat halt überhaupt gar nicht geklappt. Wo es jetzt geklappt hat, wer sehr viel aus ihr rauskitzelt, ist natürlich dieser Genius Loki. Ja. Der in sie reinfährt und plötzlich küsst sie andere Mädchen, weil sie verspeisen möchte. Jetzt haben wir. Ja. Und dann halt eben auch Minako, beziehungsweise Sailor Venus. Ja. Aber ja, es ist auch großartig, dieses eine Panel, wo dann Ray quasi in Tuxedo-Mask-Haltung eine andere Schülerin hält mit gespitzten Lippen. Ja. Komm küssen. Ja, das. Und Minako, der ihr Ausbruch dann leid tut, die sich entschuldigen will. Ja. Und dann ist auch. Auf jeden Fall kriegt Minako endlich die Reaktion, die sie von den Mädchenschülerinnen haben möchte, aber sie kriegt sie als Sailor Venus, die alle ganz, ganz entzückt von ihr sind. Ich will das Kind ziemlich auch verspeisen vom Küssen, ja, Reis und Mick. Ja. Der Genius Loki eigentlich. Und dann. Der Genius Loki ist auch in einer Attacke, ist der weg. Also, wie gesagt, in diesen Kurzgeschichten, die haben nie wirklich viel Substanz dahinter. Die wollen ja auch, das sind ja eigentlich keine Bösewichte, die wollen ja auch nichts. Das sind Geister, die irgendwo drin sind, die wegen irgendwas hat sie gekitzelt und dann ist es vorbei, dann wird's. Und das Ding von diesem Genius ist immer, dass ich sage, das ist ja so unzivilisiert, die sind ja solche Wilde. Und das ist ja schon das, was die Schule den Kindern auch eintrichtert. Ja. Ihr dürft nicht so wild sein, ihr müsst alles. Genau. Das ist also irgendwie der Geist dieses Oberflächezeichen, Ortes, Perfektion und polierte Oberfläche und keine Wildheit. Und dann kommt Minako, die personifizierte Wildheit hier rein und mischt den Laden auf. Ja, und sie erledigt den Genius. Ja. Mit weichem böser Geist, das finde ich so gut. Okay. Ja. Nein, wir haben tatsächlich noch erst noch einen Ray, die Minako küssen will. Ja, die haben wir, wie gesagt. Jetzt Sailor Venus. Ja. Ja. Aber ja, es gibt ja im Japanischen gibt es eine Bezeichnung, also beziehungsweise man sagt, man kann die Luft riechen. Das heißt, also so ungefähr sowas in dem Sinne. Und das soll heißen, man kann die Atmosphäre in einem Raum spüren und sich der anpassen. Und das ist ein sehr hohes, also es ist eine Art von emotionaler Intelligenz und die ist sehr, sehr hoch gehoben in der japanischen Kultur. Sowas, das ist sehr gut, sowas zu können und sehr wichtig, sowas zu können. Oder man kann sagen, man kann Ressentiments in andere Leute hineinprojizieren. Ohne, ja, nee, das soll das gar nicht heißen. Also ja, das ist ja, an sich natürlich im Generellen, aber im Japanischen heißt, ist das wirklich nicht das Beeinflussen, sondern ist das Anpassen. Das gehört ja auch in diese Kultur relativ tief mit rein. Und gerade dieses Anpassen, dieses an die Energie des Raumes, an die Energie des Ortes, ist damit gedacht. Und das ist natürlich etwas, was in dieser Geschichte auch sehr gut mit reinkommt. Die Energie dieses Ortes, der TA-Schule, ist es so zu sein, wie Ray sich trainiert hat. Mhm. Es ist ein bisschen aufgesetzt, ein bisschen höflich, ein bisschen still, ruhig, traditionell elegant zu sein. Das ist die Energie des Raumes. Die wird komplett durch Minako zerrüttet und schwuppdiwupp haben wir eben diesen Geist, der eben die Energie dieses Raumes irgendwie ist, doch, der Genius Loki. Dem das gar nicht gefällt. Und an sich, in dem Sinne, finde ich, das ist eine ganz tief japanische Geschichte. Mit Nonnen, die auch nicht so tief japanisch sind. Aber ja, natürlich. Natürlich. Aber es passt natürlich, weil da das, ja. Vor allen Dingen, weil die Moral der Geschichte ist, dass Ray ja gar nicht so ist, sondern dass sie auch so ein bisschen verstellt ist und dass Minako eigentlich gar nicht so schlecht da drin ist. So ein bisschen da für Zerrüttung zu sorgen. Ja, und als Sailor Venus wird sie ja dann sofort wieder von allen Mädchen angeschwärmt. Ja, genau. Venus. Genau, und am Ende ist natürlich die Moral der Geschichte, ist, sie sind Gefährtinnen fürs Leben. Das schreit Minako ganz theatralisch im Pathos. Ray hinterher, die sagt, jetzt nicht mehr. Gefährtinnen. Ja, und Ray sucht sofort... Nein, wir sind nicht gefährlich fürs Leben. Wir sind völlig verschieden. Und ich hasse dich und... Nein, nicht ganz. Doch, das letzte Panel, wo sie sagt, ich hasse dich. Ja. Und dann sagt Mina, nein, tust du nicht. Ja, genau. Ja. Dabei hast du doch versucht, mich zu küssen, an zu gesagt. Ja. Aber das ist eine ehrlichere Dynamik. Total. Das ist eine sehr ehrliche, sehr süße Dynamik. Vor allen Dingen ist das ja offensichtlich an der Seite von Ray, dieses eher aggressive, was sie ja nicht darf in der Schule. Da war sie ja diese freundliche Schülerinnenstimme. Das heißt, das ist auch einfach ihre Art, da rauszubrechen. Und das ist auch für mich auch immer schockierend, wenn ich Ray so sehe. Ich mag eigentlich den Kontrast, den wir haben, dass sie nach außen so perfekt aussieht und wir wissen, das ist so gar nicht ihr Ding. Ja. Und wenn ich sie dann sehe in so einer Umgebung, das tut mir schon immer weh. Ja. Und in PGSM, wenn wir sie sehen, dass sie in sowas reingezwungen wird, wird auch immer klar gemacht, sie will das. Woanders ganz angepasst ist, ja. Mhm. Sie hasst es. Also da geht es, ihr Vater will sie ja auch immer so präsentiert haben. Und das hasst sie schon sehr. Und die Schule wird nicht thematisiert, nicht groß, doch sie wird von ihren Mitschülerinnen gemobbt. Aber hier im Manga sagt sie, du bist schuld, wenn die Schwester mich hasst und ich nicht in die Oberstufe aufsteige. Das heißt, das hier ruiniert zu kriegen in der Schule wäre für Ray schon katastrophal. Also das geht ihr schon auf die Ketten, dass sie hier vielleicht verantwortlich gemacht wird, weil sie hat vorhin, als das Fenster kaputt war, hat sie gesagt, dass sie es gewesen wäre, damit Minako kein Ärger. Genau. Und an ihrer Schule jetzt deswegen vielleicht nicht in die Oberstufe aufzusteigen, weil Minako einen Tag lang hier das Chaos verbreitet hat, ist schon für Ray und Minako sagt, aber das wollte ich doch nicht, ich wollte nur die Uniform mal tragen von dieser schicken Schule. Ja. Und jetzt ist es okay, jetzt habe ich das einen Tag gemacht. Und sie fangen sofort wieder an zu streiten, aber es ist eher wieder, ja, es wird wieder so mehr so ein bisschen... Es geht wieder in die komische Richtung. Ja, also vor allen Dingen ist das ja natürlich auch wieder in die Richtung des Streiten ist ja auch ein Zeichen von sich fallen lassen können. Ich glaube, das ist wirklich die Aussage, dass sie kann sich dann mit den Mädels aber fallen lassen, die eben auch mit Minako, und deswegen sind sie gut befreundet. Ja, nicht nur das, und hier darf sie ihre Grenzen wirklich auch ziehen und verteidigen. Genau. Was man ihr an ihrer Schule nicht zugesteht. Und hier darf sie sagen, wann es ihr reicht. Ja. Was sie ja auch sagt. Sie sagt auch ganz ehrlich, die Schule ist nicht so toll. Und deswegen mag ich eigentlich Ray, die wirklich sagt, wann es ihr reicht. Ja. Das ist eigentlich meine Lieblingseigenschaft von Ray. Die sagt, du gehst zu weit, das ist zu viel. die auch Erwachsene aus ihrem Schrein rausschmeißt, wenn sie sich nicht benehmen können. Ja, das stimmt. Dann haben die zu gehen. Das ist das Erste, was wir von ihrem Anime sehen. Ja. Wie können sie sich hier so aufführen? Ja. Und ja, damit endet es. Und es endet schon ein bisschen wieder mit Comedy. Uresek, eins wollte ich dir schon immer sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gepupst. Ja. Und dann Minako, sie schon. Ja. Und dann wird es wieder ein bisschen Comedy. Ja, es ist auf jeden Fall süß. Es hat eben die süße Idee. Schön. Und es stimmt, wir sehen eigentlich sehr viel von Rei hier, obwohl es eine Minako-Geschichte ist. Ja. Wir sehen sehr, sehr, sehr viel von Rei. Wir sehen sehr viel von Minako. Für mich ist es immer eine Rei- und Minako-Geschichte, was ich schön finde. Denn Reinako ist ja so ein bisschen eins meiner kleinen Herzenskinder. Und die Energie ist schon einfach da. Und das gefällt mir. Und ich mag das. Und auch, ich meine, auch das Bild, also das Coverfoto von Rei und Minakos Mädchen-Schul-Battle sind halt Rei und Minako. Sehr verschmust. Auf dem Fahrrad. Die haben süße Bilder, wirklich. Ja. Aber das Kapitel zeigt auch, warum ich eigentlich Minako nicht so mag. Die wie eine Naturgewalt in andere Leute Leben einbricht und tut und lässt, was sie will, ohne sich zu fragen, was das bei anderen anrichtet. Was wäre, wenn jetzt Rei wirklich Ärger gekriegt hätte mit ihren Lehrerinnen, mit den Nonnen und so weiter? Mit den Schwestern. Was wäre, wenn das jetzt für Rei nicht gut ausgegangen wäre? Es ist eine Comedy und wir gehen davon aus, dass es sich auflösen wird. Ja. Aber ich meine, als Comedy für Minako ist es super. Mhm. Wenn man sich das im realen Leben vorstellt, ist das schon ein bisschen anstrengend. Ja. Total, das stimmt. Aber sie sind 15, das ist andererseits auch wieder. Also in dem Alter kann man natürlich auch mal ein paar Umdrehungen zulegen. Das ist das richtige Alter dafür, ja. Es ist aber auch wieder, und das ist genau dasselbe, was man noch nicht so fein getuned. Ja, beim letzten Mal gesagt habe, es ist ein totaler Fokus auf die Charaktere, auf deren Eigenschaften, deren Eigenarten und deren, wie sie zusammen funktionieren. Ja. Und das haben wir in der normalen Manga-Story eben nicht. Das haben wir in diesen Kurzgeschichten und dafür und die finde ich die sind toll. Da auch super. Und als die zwei am Anfang anfangen zu streiten, sehen wir Ami und Makoto, die sagen, oh, kann bitte nicht jemand mal eingreifen, das wird ein bisschen viel gerade. Ja. Das scheint aber wirklich ein Dauerzustand zu sein. Ja. Okay. Also so wir hätten als nächstes entweder Hammer Price Hall oder der Parallel Sailor. Ich würde jetzt einfach wirklich so durch den ersten Mal durchgehen und das Geheimnis um Hammer Price Hall. Wir sind im ersten Mal aber auch längst nicht durch. Die vorderen Geschichten fehlen uns noch alle. Wir haben die vordere nicht gemacht, weil. Naja, die können wir ja wann anders machen. War die erste Geschichte. Ach, das sind mehrere. Das sind die ganzen Vampire und die Tanabata. Stimmt, die haben wir nicht gemacht. Und die Karies-Geschichte. Doch, über Tanabata haben wir mal woanders in einer anderen Folge gesprochen, tatsächlich sehr ausgiebig, in der Folge über die Feiertage. Aber Vampire, Tanabata und die Karies-Story. Ja, also Chibiusa ist eben alles so, es sind, ja, aber wenn wir sehen, dass in diesem Band 3 Chibiusa-Geschichten drin sind, das ist ein bisschen viel, Ja. Die machen wir alle so einzeln durch. Und die Karies-Geschichte, die kriegen ihre eigene Folge. Die Manga genauso blöd wie im Anime, von daher bin ich auch nicht auf. Habe ich auch übersprungen jetzt beim Lesen. Ja. Die Vampirgeschichte ist, ehrlich gesagt, hat süße Details, ist aber vollkommen blöd. Finde ich das Gleichgewicht nicht zwischen Horror und Comedy. Aber dazu könnte ich ein paar Sachen sagen, wenn wir es da. Also machen werden wir es, aber wir müssen es nicht jetzt machen. Nein. Ich würde also Hammer Price Hall machen, weil wir uns da vorhin vor der Aufnahme schon kurz drüber unterhalten haben und ich gesagt habe, dass ich's mag. Ich kann überhaupt nicht leiden. Also es hat schöne Ecken, muss man schon sagen. Also ganz kurz, worum geht's? Es ist einfach, Chibiusa hat zwei Freundinnen aus ihrer Schule, aus ihrer Klasse und eben Hotaro kann die Freundinnen überhaupt nicht leiden, nehmen sie mit in einen Laden, in einen Artikelladen, in den sie kaufen wollen, der wird angegriffen, in dem Lagerhaus daneben ist ein Genius Loki und am Ende werden alle, es ist so ein bisschen das ganze Kapitel bricht so ein bisschen die vierte Wand, so ein bisschen die Fourth Wall, weil wir reden über, aber da können wir gleich nochmal generell drüber reden. Aber an sich, natürlich, am Ende wird alles wieder gerettet und Alles ist an sich wieder gut, aber an sich ist der Fokus auf Chibiusa, Hotaru, diese beiden Mädels und dieses Lagerhaus. Und den Eigentümer vom Lager. Den Eigentümer, das ist für mich einer der wenigen Lichtblicke, Pummelchen Mask. Ja. Den finde ich großartig. Der hat die Beste. Und er wird auch nie, also er wird von irgendwelchen Gangstern vermöbelt, aber ja, ansonsten wird nicht auf ihm rumgehackt, sondern im Gegenteil, die Mädels lieben ihn. Ich finde den auch toll. Also diese, ich bin da total zwiegespalten. Also was ich überhaupt nicht mag an der Geschichte, ist einmal, die werden ganz, ganz klar als Grundschülerin charakterisiert. Das wird tausendmal gesagt, dass das ihre Klassenkameraden sind. Ja, die werden als älter, als größer und als mehr, ne, haben mehr Busen, haben mehr Hüfte etc., sind größer. Charakterisiert als Chibiuser, aber das sind ganz klar trotzdem Grundschülerinnen. Und trotzdem kriegen alle Jungs, die die sehen, Nasenbluten, inklusive Mamoru. Das heißt, ganz klar werden da Grundschüler sexualisiert. Ja, das, aber ehrlich gesagt, für mich sehen die nicht aus wie Grundschüler. Die sehen nicht aus wie Grundschüler, absolut nicht. Die Chibiuser in die Klasse gehen und Chibiuser ist maximal 9 oder 10 in dem Ding. Hotaru scheint gleich alt zu sein wie Chibiusa, das mag ich sehr, die sind befreundet, aber das finde ich auch schön. Hotaru und Chibiusa sind Kinder hier und, also und die beiden Mädels sind. Aber ja, wie gesagt, die beiden Mädels, es wird ständig wieder gesagt, das sind ihr Grundschüler. Ja, für mich, ich habe das sofort wieder. Und zwar in demselben, immer auf demselben Panel, in dem Masenbluten, wird auch gesagt, sie sind Grundschüler. Und das ist furchtbar, ja. Das finde ich ganz schlimm. Ich meine, ja, natürlich, trotzdem, die werden halt so ein bisschen als puppig charakterisiert. Die eine steht auf Gucci, die andere als Chanel. Wir nennen es nicht direkt Gucci und Chanel, beziehungsweise schreiben es falsch, aber so ein bisschen auf Markenkram. Den Markenkram, den wir sehen, der ist immer total absurd. Alles von Kimono über Holz, also ganz, ganz Kram. Ja. Aber dieser Ladenbesitzer, Pummelchen Mask, liebt die beiden total, weil die halten so, er hat sich immer geträumt, dass das Mädchen in seinen Laden kommt und ganz viel Scheiße kaufen. Und deswegen will er die auf Teufel komm raus beschützen, diese beiden. Aber er hat auch wirklich, also er tut tolles Merch in seinen Laden. Ja. Er verspricht ihnen, eine Schürze zu besticken, als sie sehen, dass er schicke, da ist selber auch wieder gestickte Schürzen hat. Genau an dem Punkt ist auch das Durchbrechen der vierten Wand. Also er hat das, was er auf seiner Schürze geschickt haben, sind Luna, Artemis und Diana. So wir haben das Merch, was er verkauft, sind Sailor Moon Figürchen und Cosplay, inklusive das Mercury-Kostüm, wo gesagt wird, das hatten wir in der Serie gar nicht, aber hier ist es das Eternal Sailor Mercury-Kostüm. Es werden sogar nicht nur Figürchen von den Sailor-Kriegerinnen verkauft, sondern auch von Diana als Mensch und Papa Kenji. Und das sagen andere Leute im Laden. Und Kenji sollte niemand kennen. Genau, eben. Das heißt, das ist sehr, sehr vorgebrochen. Das ist wirklich nur ein Augenzwinkern für die Fans. Total. Und gerade auch dieses mit dem Merch und dieses, sie sind schon Eternal Sailor Moon und Eternal Chibi Moon und trotzdem gehen wir aber einkaufen, um Sachen für Mamoru, für Hava zu kaufen. Also es ist alles schon so ein bisschen all over the place. Und hier haben wir auch am Anfang, also wir springen hier ein bisschen rum, aber ehrlich gesagt, das ist okay. Die beiden Klassenkameradinnen, die eben hier Chibiusa wegschleppen wollen und dann kommt Hotaru, nein, das ist meine Freundin, ich bin Chibiusas beste Freundin und krallt sich an Chibiusa fest. Total, das ist auch so mal klarzustellen, wem Chibiusa gehört. Und das ist Alter mag ich nicht so shippen, aber das ist schon... Ja, ich meine, die schreiben auch ganz, also die süß. Reden ganz affektiert. Süß. Es wird immer mit so Pfeilen, dass sie so ganz, ganz säuselnd und ganz aufgezogen sprechen. Und das macht Hotaru immer nach mit einem ganz bösen Side-Eye, aber immer mit dem Pa. Aber ja, Hotaru kann die Mädels überhaupt nicht leiden. Hotaru wird immer mit verschränkten, irgendwie mindestens einmal pro Doppelseite wird sie mit verschränkten Armen irgendwo in der Ecke gezeigt. Und so viel Charakter sehen wir sonst auch nicht von Hotaru. Genau, das finde ich sogar schön. Ja. Und dieser Laden ist wirklich sensationell, muss man schon sagen. Und diese Kinder haben natürlich unfassbar Geld auf der Kralle. Ja. Also die gehen mit Papas Firmenkreditkarte einkaufen. Ja. Vor allen Dingen, das eine wird am Ende aufgelöst. Narus kleine Schwester, randomly. Beides, oder? Nein, eine. Nee, eine. Naruru ist, glaube ich, Narus kleine Schwester. Ich genau. Ja, hier ist Hotaru mit einem ganz ironischen Paar. Ja. Weil die ja immer Paar sagen. Und dann sagt sie Purr. Ich weiß, dass vieles in dem Ding irgendwie, aber ich mag dass eigentlich diese zwei Zicken, und es sind wirklich Zicken, nie fies sind. Ja, das stimmt. Das mag ich auch. Sie dass haben ein aufrichtiges Interesse an Freundschaft mit Chibiusa. Sie sind ja wirklich nett zu dem Eigentümer von der Halle, vor allem als sie sehen, dass er Ärger hat mit Gangstern. Und jegliche Freundlichkeit, die ihnen erwiesen wird, vergelten sie wirklich mit auf demselben Level mit genauso viel Freundlichkeit. Genau. Und dass sogar Hotaru für die warm wird und sie am Ende doch irgendwie tolerieren kann. Sie ist halt einfach Hotaru. Genau. Ja. Aber ja, und eben halt auch Pummelchen Mask. Diese beiden Mädels total liebt. Keiner macht sich über die lustig. Ja. Und also keiner, er wird karikiert in der Zeichnung. Er ist schon sehr kurz und sehr breit. Aber alles, was er tut, wird ernst genommen von der Geschichte. Ja, das stimmt. Und dass er eigentlich nur einen schönen Laden haben will, wo liebe Leute reinkommen und sich freuen, wenn sie was Schönes finden. Und dann wird er hier von irgendwelchen Developer-Haien... Immobilienhaien. Ja. Schreck sich trotz, Gangster. Ja. Die sein also schickes kleines Häuschen gentrifizieren wollen. Würde man heute sagen. Das ist schon aber halt toll. Ja, ja. Ja, aber ich meine, gerade dieses, wir breaken the fourth wall, die beiden werden echt gut, dafür, dass sie so überzeichnete Tussis sind, werden die so richtig nett behandelt von der Geschichte und Pummelchen Mask eben auch. Ja. Das finde ich total toll, aber ich kann über die ganze, also das mit der Sexualisierung dieser Grundschule hört ja nicht mal auf. Wir haben ein extra heißt es, letzter Band, wo wir einen Panty-Shot von den beiden sehen, das von Tuxedo Mask geratet wird. Und unten allerletztes, was da steht auf der ganzen Seite, ist eine heulende Chibiusa, die sagt Mamo-chan, wie enttäuschend. Und das kann ich nur unterschreiben. Das ist genau meine Reaktion. Weil er kriegt dieses Panel, wo der Wind weht kurz einmal durch und er hat ein ganzes Panel, wo er sich über die Schlüpfer von diesen Grundschülerinnen aber das wirklich auf die vorpubertärste Art und Weise auslässt. Ja. Total. Hätte man nicht einfach die beiden Mädchen sagen können, dass die auf eine ähnliche Schule gehen oder dass die User die anderswo kennt, das wäre auch kein Problem gewesen. Dieses Kapitel dann würde für mich total verbessern, wenn dieses Nasengeblute von allen rechts und links sein gelassen würde, diese Panty-Shots sein gelassen würde, dann würde sich das um 500% verbessern für mich. Und das Kapitel. Hier können wir auch nicht sagen, das männliche Animationsteam das hier hat. Nee, es war Hugo. Und zwar auf eine Weise, so krass hatten wir das nie. Ja, unangenehm, weil wenn 14- oder 15-jährige Mädchen sexy sein gezeigt werden, weil sie sich selber sexy sehen wollen oder sollen. Zumal das die Sailor-Kriegerinnen, aber die 14- bis 16-jährigen Sailor-Kriegerinnen ja auch immer durch die Bank weg mit erwachsenen Körpern gezeichnet werden. Die werden ja nicht kleiner als die Eltern oder irgendwas gezeichnet. Die haben denselben Körper, den sie später auch haben. Und das ist einfach auch nochmal was anderes. Aber hier werden ganz klar benannt, das ist Grundschülerin. Und im Anime geht es für die Senshi immer darum, was die Senshi wollen. Und nicht, dass irgendwelche anderen von ihnen wollen könnten. Und bei Naruto und hier wird rechts und links geht es eben wirklich nur darum, was andere von ihrem Körper und ihren Schlippern wollen. Und das muss von ihren Ohren. Und das ist wirklich, wirklich, unnötig. Und dass sie extrem... Sie sind eigentlich ein Bösewichter-Outfit, was sie anhaben. Sie sind eigentlich von den Outfits her... Erinnern Sie mich an viele von diesen Doppelpack-Bösewichtern, die wir schon hatten. Gerade die letzten, die Sailor Iron, all die ganzen Sailor Anima Mates. Ja. Vor allen Dingen auch. Und auch die Witches 5. Die Witches Zwillinge. 5 hatten wir auch eine Doppelpackung und es gab auch mal zwei andere doppelte Gegner. Und natürlich gibt es. Ja, da wird aber auch sehr viel rein Ja, ich meine, wir haben natürlich auch der Geist dieses Lagerhauses fährt in Hotaru ein, bekommt plötzlich ganz lange Haare, hat so ein kleines bisschen Anlehnung an Mistress Nine. Also da sind ganz viele Easter Eggs auch mit drin. In der Mistress Nine muss immer für sowas herhalten in den Serien-News. Ja. Wann immer irgendjemand in irgendjemanden fahren muss, es trifft meistens Hotaru, weil die ist ja so mysteriös. Aber das ist ein Genius, den kann ich gut verstehen, weil das ist wirklich ein Wächter und ein Schutzgeist und für diesen Ort. Und dann wird er einfach zerstört von den Immobilienhaien. Und als die Immobilienleute das Ding mit den Bulldozern niederrennen wollen, dann taucht der Genius Loki auf. Und will eigentlich, kaputt. In den Kampf. Ja. Die will die alle ins Lagerhaus ziehen, glaube ich. Das ist der Fluch der Schutzgottheit, steht hier, ja. Genau, ins Lager, genau. Der Genius Loki will die alle ins Lagerhaus verbannen oder sowas. Wenn ich es richtig, gesehen habe. Ja. Und dann kommen eben Sailor Moon und Sailor. Ist das nicht? Das war die Superform. Sailor Starlight Honeymoon Double Therapy Kiss, eine Doppelpackung von Chibusa und Usagi. Attacken. Wie heißt die im Deutschen? Sailor Chibi Moon heißt sie, ja. Ja. Aber ich bin halt ein bisschen in der Spur. Und dann wird sie verbannt zumindest. Ich glaube nicht, dass sie zerstört wird. Später erfahren wir noch, dass das Lagerhaus geläutert wurde aufgrund von Warte, das kommt noch. Und wer zerreißt den Moment hier? Von allen bösen Geistern gereinigt wird das Lagerhaus, aber sie lassen es stehen, es wird nicht abgerissen. Und dank dem Hikawa-Tempel oder so. Ah, Rei hat da wahrscheinlich eingegriffen. Und wer hat den Vertrag zerrissen? Das waren die Mädels, das waren Naruto und Roruna, haben diesen betrügerischen Grundstücksvertrag in Fetzen gerissen, den die Gangster immer dem Eigentümer unter die Nase gehalten haben. Ja, aber ob die Gangster keine Kopie von den Dings haben. Ja, wahrscheinlich, aber trotzdem, das ist eben ihre Heldentat in dem Moment. Unsere Hammer Price Hall ist gerettet. Ja. Die Mädels jubeln. Hammer Price Hall und Pummelchen Mask. Ich mag den Kontrast, dass sie wirklich dieses bösen Outfit haben und total gut sind, weil wenn wir an und dass sie eben Tussi sind und so denken. Sie sind wirklich lieb. Ja, sie sind wirklich süß. Aber sie hätten wirklich nicht so angezogen sein müssen. Und das hätten aber ehrlich gesagt auch. Also sie ganz ehrlich, sie hätten total so angezogen sein. Das wäre mir völlig egal. Das Amazonenquartett ist ja auch in dem Alter ungefähr. Aber das muss ich eben sagen. So. Es ist mir eigentlich völlig egal, was sie anhaben. Es ist mir nicht egal, was die Reaktion von erwachsenen Männern drumherum ist. Ja. Ne, also meinetwegen ist es ja das Argument für alles. Meinetwegen könnten Frauen morgen anfangen, nackt durch die Straße. Das heißt immer noch nicht, dass jemand so reagieren sollte. Richtig. Und deswegen, was die anhaben, Ja, aber sie. Ja. Also, das ist der Minuspunkt. Ansonsten, süße alles andere an der Geschichte ist süß. Ja. Ja, das ist diese Geschichte. Mhm. Und wir wollten heute. Wir sind eigentlich zeitlich wieder an dem Limit, aber wir. Aber können wir doch wirklich durchaus. Wir haben ja jetzt in dem nächsten Band, weil wir Kaguya schon gemacht haben, haben wir noch Casablanca Lilies und Parallel Sailor Moon. Also da lassen wir da doch einfach noch eine Folge für eine eigene. Dann machen wir die eine eigene. Was entscheiden wir für die zwei ersten Geschichten aus Drei. Die machen wir noch zwei Folgen. Wir machen zwei Folgen. Einmal Chibiusas Tagebuch und einmal die letzten aus Band 2. Ja, also die Chibiusa-Geschichten. Da brauchen wir uns auch nicht so unendlich viel Zeit zu nehmen, weil die haben hin und wieder ein nettes Detail und sind ansonsten aber wirklich auf dem Level von, ich weiß nicht, ich bin nicht der ganz große Fan von den Chibiusa-Geschichten. Was wir da haben, ist ein Kenji, der Herzchen über sich gezeichnet, also der wirklich von kleinen Herzchen umgeben ist, wenn er mit seinen Mädels redet und solche Dinge. Es werden Jungs mal wirklich als Jungs altersgerecht gezeichnet, solche Sachen haben wir da. Da gibt es schon ein paar schöne Details. Das machen wir. Okay, dann machen wir das separat. Oh je. Und Chibiusa ist in den Kurzgeschichten, in ihren eigenen Geschichten schon okay. Ja. Wenn sie sich über andere Kids aufregt, dann haben die anderen Kids wirklich auch an dem Tag waren dann auch nervig. Also sie macht das nicht ohne Grund. Aber okay. Wir haben hier natürlich auch immer den Running Gag so ein bisschen. Das finde ich macht auch so ein bisschen Anspielung auf diese Chibiusa Kurzgeschichten. auch in der Hammer Price Hall wird immer wieder darauf angewiesen. Usagi ist ja die Hauptrolle. Warum bist du jetzt erst hier? Du bist ja Hauptrolle der Geschichte. Ja, und wie viele Seiten wolltest du eigentlich noch warten? Aber das ist ein, genau. Das ist ein Parallel Moon, glaube ich. Das ist ein Parallel Moon, aber Parallel Moon ist wirklich super, super schön. Ja. Auf die freue ich mich total. Also das ist der Ausblick jetzt, auf was noch kommt. Ja. Ja. Ja, ich denke auch, dass es, das sind, also dann haken wir nächstes Mal Chibiusa Sachen ab und denke ich, machen Parallel Moon als letztes so als Belohnung. Machen wir das. Ja, weil Parallel Moon ist wirklich, wirklich süß. Also vielen Dank, Flora, dass du da warst. Und sehr, sehr gerne. Sag nochmal, wo man dich findet. Man findet mich auf AO3, auf fanfiction.net und auf Tumblr und überall unter dem Penname Flora1. Ja, lest ihr Zeug und passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Ciao. Tschüss. Ciao. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!